Kapitel 3 Sein und Haben. Beispiel 1. Wir haben Spaß. Und Sie? Ich habe auch Spaß. Ich habe auch Spaß. Ich habe auch Spaß. Beispiel 2. Er ist Lehrer. Und Sie? Ich bin auch Lehrer. Ich bin auch Lehrer. Ich bin auch Lehrer. Und jetzt Sie. Wir haben Spaß. Und Sie? Ich habe auch Spaß. Er ist Lehrer. Und Sie? Ich bin auch Lehrer. Sie hat ein Wörterbuch. Und Sie? Ich habe auch ein Wörterbuch. Wir haben Geld. Und Sie? Ich habe auch Geld. Sie ist glücklich. Und Sie? Ich bin auch glücklich. Er hat viel Arbeit. Und Sie? Ich habe auch viel Arbeit. Wir sind in Deutschland. Und Sie? Ich bin auch in Deutschland. Sie ist verheiratet. Und Sie? Ich bin auch verheiratet.